Portugal. Nach Griechenland ist Portugal der schwierigste Fall unter den Krisenländern. Es hat seit dem Beginn der Währungsunion durchgehend Leistungsbilanzdefizite von um die 10% des BIP gehabt, mit der Folge einer entsprechend hohen Auslandsverschuldung. Auch in Portugal ist der private Sektor ähnlich hoch verschuldet wie in Spanien. Die Lohnstückkosten in der verarbeitenden Industrie stiegen seit 2000 um 19,8%, Deutschland 2%. Sie haben deutsches Niveau und sind damit deutlich höher als in Schweden, den USA oder Japan. Das kann sich Deutschland leisten, nicht aber Portugal. Neben Italien ist Portugal seit Beginn der Währungsunion das wachstumsschwächste Land im Euroraum gewesen. Anders als Italien erfuhr es aber seit Beginn der Währungsunion aus einer eigentlich günstigen fiskalischen Ausgangsposition einen starken Anstieg der Staatsverschuldung von 49% im Jahre 2000 auf 113% im Jahre 2012. Immerhin hat Portugal eine Regierung mit stabiler Mehrheit, die von der Bevölkerung im vollen Bewusstsein der anstehenden Sparmaßnahmen gewählt wurde. Das portugiesische Sparprogramm ist ehrgeizig und soll im Jahr 2012 weitere Maßnahmen bringen, die in der Summe 5% des BIP ausmachen und insbesondere in die Gehälter und Pensionen des Staatsdienstes eingreifen. Soll sich allerdings wie geplant bis 2020 die Staatsverschuldung wieder auf 100% des BIP zurückbilden, so müsste die portugiesische Wirtschaft mittelfristig um 2% pro Jahr wachsen. Es gibt zwar anders als in Griechenland einen international wettbewerbsfähigen industriellen Sektor, aber dieser ist recht klein. In einem Land mit wenig Industrie, das inzwischen auch für den Tourismus recht teuer geworden ist, ist nicht recht vorstellbar, wo das Wachstum herkommen soll. Auch 2011 betrug das Leistungsbilanzdefizit noch über 8% des BIP und der IWF merkte Ende 2011 kritisch an, dass es noch keine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegeben habe. Lässt man die hohe Auslandsverschuldung einmal außer Acht, dann wäre Portugal wahrscheinlich besser dran, wenn es die Landeswährung um 30-40% abwerten und auf diese Weise mehr Tourismus und neue Industrieansiedlungen anziehen könnte. Gerade Letzteres ist im Augenblick für mitteleuropäische oder ostasiatische Firmen, die über neue Produktionsstandorte nachdenken, völlig uninteressant. Die Reformen aber, die entsprechende Lohnsenkungen oder Wechselkursänderungen ermöglichen würden, werden nach aller Wahrscheinlichkeit außerhalb der Reichweite jeder demokratisch gewählten Regierung in Portugal liegen. Das zeigt für ein Land wie Portugal das Dilemma und die Falle des Gefangenseins in der Währungsunion.